heißer Wind über die Hosen, um Schenkel und Schienbein. In meiner Nase habe ich den Geruch fruchttragender Ehrenmiere und mein Augenlid nachts wölbt sich zum gestirnten Himmel. In den Augen zweier Insekten, die sich fressen wollen. Wollen wir uns von dem lauen Wasser eines blauen Tümpels aufschwemmen lassen? Die weißen Landstraßen ziehen uns sonst wie Seile vor.